treffe ich dich. Und du siehst mich und du nimmst mich wahr, bist bei mir und bist für mich da, nimmst meine Schatten, machst die Sicht klar, machst mich wahrhaftig, machst mich sichtbar. Als die Summe unserer Teile. Wir beide sind so viel mehr als die Stunden, die wir teilen. Wir beide sind so viel merkwürdig eigentlich, dass ich das jetzt erst geblickt habe. Your lips are moving, I can hear a thing.